Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krimist hier Bernd Pirat, es ist verdammt spät am Abend. Und ich habe hier jemanden, der hat für Piratenverhältnisse eine fast diktatorische Mehrheit bekommen. Hallo Jens, wie geht's dir? Ich bin glücklich. Hallo Bernd. Wie ist das Gefühl gewesen, als Sie da oben auf der Bühne gesagt haben, dass du einen richtig Sack voll Arbeit bekommst? Cool, ich freue mich drauf. Also es klingt total masochistisch und bescheuert, aber ich freue mich wirklich drauf. Und ich denke, dass wir seit Klaus Hammer weg war, den politischen Geschäftsführer schmerzlich vermisst haben. Und ich freue mich, dass ich das jetzt machen darf. Und ich freue mich, der Basis auch einen Sack voll mit Arbeit zu bescheren. Die habt nämlich nicht nur ich, die habt ihr auch. Ja, aber nur wenn du die Basis motiviert, Chris. Wie möchtest du die Basis motivieren zu arbeiten? Wie ich es eben gesagt habe, ich denke, wenn man sieht, dass das, was man erarbeitet, auf Früchte trägt, also wenn man das nicht nur für sich selbst macht und am Ende klopfen sich 5 Leute gegenseitig auf die Schulter und sagen, wir haben jetzt was ganz Tolles gemacht, es passiert aber nichts damit, dann demotiviert das natürlich unglaublich. Mhm. Und deswegen ist es mir wahnsinnig wichtig, genau das zu ändern, das heißt, eine Plattform zu bilden, wo man seine Ergebnisse präsentieren kann und wo man auch stolz ist, wenn andere die eigenen Ergebnisse lesen, denn, sagen wir mal ehrlich, Lob tut gut. Und besonders dann, wenn man ehrenamtlich arbeitet und es gibt da draußen verdammt viele arbeitende, hart arbeitende thematische Arbeitskreise und kommunale Arbeitskreise. Mhm. Und wenn das gewertschätzt wird, was die machen und andere das sehen, dass das gewertschätzt wird, dann werden auch mehr Leute arbeiten. Weil, seien wir ehrlich, es gibt 3 Gründe, warum man Arbeit macht. Das eine ist, man kriegt wahnsinnig viel Kohle für, da müssen wir nicht mit rechnen. Mhm. Das zweite ist, es macht einem irre viel Spaß und das dritte ist Anerkennung. Und Spaß und Anerkennung, das ist das, wovon wir im Übermaß haben und das will ich einfach dann auch geben. Mhm. Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, es gibt eine Plattform, die heißt Krähennest. Ja, aufs Krähennest kommt jetzt auch Arbeit zu, definitiv. Also es gibt Scheiße. Ja, bist du selber schuld. Also natürlich gibt es das Krähennest. Auch da sollen diese Ergebnisse präsentiert werden, aber auch da, finde ich, könnten die so präsentiert werden, dass wenn man sagt, ich möchte mich zu Umweltthemen schlau machen, dass man eine Möglichkeit hat, mit relativ wenig Klicks, ohne die Homepage zu kennen, sehr schnell an die umweltthematischen Inhalte drankommt oder über Arbeitspolitik oder sonst was. Da geht es mit dir, Tobias. Ja, ich rede mit Tobi, aber der Tobi schafft das, der hat schon eine Menge andere Sachen geschafft. Wenn er denn wiederkommt, er hat seinen verdienten Ausgleich, das ist auch gut so. Ja, sei ihm gegönnt. Ja, der nächste größere Punkt, das haben mich auch alle anderen gefragt, oder der nächste Meilenstein, ist der 22.09. Weißt du, was am 22.09. ist? Ja, am 22.09. werden wir mit über 5% gewählt werden und können in den Bundestag und ich freue mich drauf. Gut, und wie erreichen wir das? Indem wir unseren Kopf aus dem Sand ziehen, wie ich es eben gesagt habe, rausgehen aus der Defensive, uns nicht mehr dafür entschuldigen, wer wir sind und sagen, es tut uns ja leid, dass wir so wahnsinnig viel streiten, sondern über gute Themen streiten, die nach vorne bringen und das nach außen präsentieren. Wir müssen uns nicht dafür entschuldigen, wie wir sind. Wir sind im Moment eine relativ kleine Oppositionspartei. Das heißt, wir gehören nicht in die Defensive, wir gehören in die Offensive und da gehen wir jetzt hin. Gut, muss ich direkt nachhaken, weil du sagst, den einen Punkt, den ich immer als Knackpunkt sehe und wo ich persönlich auch noch nicht so wirklich die Lösung sehe, du sagst, das nach außen zu bringen. Nach außen geht von uns, ich sag das mal ein ganz blödes Beispiel, Krähennest Videokanal, ihr dürft ihn abonnieren und liken. Die größten Zugriffszahlen hat ein Hausmeister, der auf einem Podium Leute rausschmeißt. Der hat über 1900 Klicks, während die thematischen Podcasts auf Klickzahlen von 70 bis 90 bekommen. Und das ist intern. Wie möchtest du es schaffen, dass wir nach außen wahrgenommen werden? Der Grund, warum der Hausmeister geklickt wird, ist Entertainment. Ja? Also es ist einfach so, es macht Spaß, das zu sehen. Und wenn die Themen so präsentiert werden, dass es Spaß macht, sie zu sehen, dann klickt man sie auch an. Und wann passiert das? Wenn man merkt, dass derjenige, der sie präsentiert, selber Spaß daran hat. Ja? Also wie will ich andere davon überzeugen, dass das, was ich mache, toll ist, wenn ich es nicht selber geil finde. Mhm. Ne? Das heißt, wir müssen Spaß an dem haben, was wir tun. Das heißt nicht, dass wir unseriös arbeiten sollen und einen Zeitreiseantrag nach dem anderen stellen und einfach die Spaßpartei sind. Aber Politik ist wichtig, Politik ist cool und wir sind die, die Bock drauf haben. Und das müssen wir nach außen transportieren. Und zwar nicht über Pressemitteilungen und darüber, dass wir hoffen, dass in der Zeitung toll über uns geschrieben wird, sondern indem wir direkt zu den Menschen gehen, indem wir Infostände machen, indem wir motiviert sind an unseren Stammtischen und dann nicht mehr lamentieren, warum wir bei 3% sind, sondern uns überlegen, was wir tun können, um auf 7 zu kommen. Das ist der Punkt. Also wir müssen nach vorne denken und nicht nach hinten. Die 13% Umfrage hat genauso wenig gestimmt, meiner Meinung nach, wie die 2% Umfrage. Umfragen machen Politik. Das werden dir die meisten Politikwissenschaftler sagen, dass das so ist. Und man sollte sich. Eine Prophezeiung. Genau. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass diese Werte stimmen. Und man sollte ihnen auch nicht zu viel Wert beimessen. Man sollte natürlich hingucken, selbstverständlich. Mhm. Es gibt irgendwie auch Stimmung wieder. Aber das ist nicht das Maß aller Dinge. Und bevor wir in Berlin eingezogen sind, hatten wir diese ganzen Mittel nicht mal zur Verfügung. Und wir haben die Leute davon begeistert, wer wir sind. Und warum? Weil wir selber begeistert sind. Ja. Mhm. Und das ist der Schlüssel zu dem Ganzen. So einfach ist es. Wir müssen Bock drauf haben, was wir machen. Und wenn die Leute das sehen, dass wir Bock drauf haben, dann werden sie interessiert. Und dann hören sie zu. Und dann kommen sie auch wieder. Und der Gedanke, wie kriegen wir 7%, ist ein falscher Gedanke. Der Gedanke muss lauten, wie schaffen wir es, unsere Themen zu präsentieren. Ja? Und wir müssen selber an unsere Themen glauben. Und wenn wir die nach außen bringen, dann wählen uns auch die Leute wieder. Die Leute wählen uns nicht, weil sie uns 7% geben wollen, sondern weil sie das, was wir machen, geil finden. Und nochmal, dafür müssen wir es selber geil finden. Der gute Mann redet mit euch, nur damit ihr Bescheid wisst. Also ihr da draußen, ich bin begeistert, deswegen mache ich mir die Scheißarbeit mit dem Krähennest. Ihr müsst begeistert sein, ne? Habe ich das richtig verstanden? Ja, selbstverständlich. Und zwar jeder Einzelne. Wir sollten uns nicht mehr darüber streiten, der hat aber gesagt das und der hat mir auf die Füße getreten und der hat in meinen Vorgarten gepinkelt. Das sind alles Peanuts, wenn wir uns angucken, was mit dem BDA abgeht, ja, was mit dem Leistungsschutzrecht abgeht. Guckt euch doch mal an, was die Alternative ist. Ja? Scheiß drauf, dann pinkelt er euch halt auf die Schuhe. Das passiert, dann sagt ihr dem kurz, pinkel mir nicht auf die Schuhe und dann machen wir mit den Themen weiter. Nicht so lange an Streit festhalten, gucken, wofür wir da sind. Und das ist, weil wir die einzige Bürgerrechtspartei sind, die in Deutschland noch sitzt. Ich danke dir für diese motivierenden Worte. Ich hoffe, sie werden draußen so aufgenommen. Also ich finde sie gut. Du musst mir jetzt noch eins erklären. Ich habe über Twitter und über andere Wege immer wieder irgendwas von 7 komischen Engel gehört. Und jetzt läufst du mit so einem komischen T-Shirt rum, wo Flügel drauf sind und eine 7 draufsteht. Erkläre dich. Ja, die 7 Engel oder auch 7 Angels sind das Team, das mich hier hingebracht hat, die mich vorbereitet haben, die mich Probe gegrillt haben, die meine Rede gelesen haben, die mir jetzt schon vorher bei der Arbeit geholfen haben, bei der Vorbereitenden. Und es sind auch die Leute, die mich weiter begleiten werden im nächsten Jahr. Ein PolGF ist nichts ohne Leute, die ihm helfen. Dann steht er nämlich nur da vorne und rudert mit dem Arm und niemand ist bei ihm. Das sind 7 Leute, die mir versprochen haben, das Jahr mit mir zu arbeiten. Das sind die 7 Angels. Möchtest du sagen, wer das sind? Ich denke, wir werden das veröffentlichen. Ich habe mit denen noch nicht hundertprozentig drüber gesprochen und ich möchte, dass sie selber ihren Namen veröffentlichen. Wir haben das mit dem Datenschutzzeug. Ich plär die Namen von denen nicht raus, das machen die selber, aber glaubt mir, ihr werdet es zeitnah erfahren. Gut, wunderbar. Jens, trink heute Abend nicht so viel. Nicht mehr als nötig. Alles klar, vielen, vielen Dank. Gerne. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.